Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 182 an Schiller. Gleich nachdem ich Ihren ersten Brief erhalten hatte, fing ich an, Ihnen etwas darauf zu sagen. Nun überraschen mich in meinen wahrhaft irdischen Geschäften Ihre zwei folgenden Briefe, wahrhaft als Stimmen aus einer andern Welt, auf die ich nur horchen kann. Fahren Sie fort, mich zu erquicken und aufzumuntern. Durch Ihre Bedenken setzen Sie mich in den Stand, das achte Buch, sobald ich es wieder angreife, zu vollenden. Ich habe schon fast für alle Ihre Desideria eine Auskunft, durch die sich selbst in meinem Geiste das Ganze auch an diesen Punkten mehr verbindet, wahrer und lieblicher wird. Werden Sie nicht müde, mir durchaus Ihre Meinung zu sagen, und behalten Sie das Buch noch diese 8 Tage bei sich. Was Sie von Cellini bedürfen, bringe ich indes vorwärts. Ich schreibe Ihnen nur summarisch, was ich am 8. Buche noch zu arbeiten denke, und alsdann soll die letzte Abschrift Anfang August aus unseren Händen sein. Ihre Briefe sind jetzt meine einzige Unterhaltung, und wie dankbar ich Ihnen sei, dass Sie mir so auf einmal über so vieles weghelfen, werden Sie fühlen. Leben Sie recht wohl und grüßen Sie die liebe Frau. Weimar, den 5. Juli 1796. G.